George Orwells Erzählung Down and Out handelt von einem Mann, der unverschuldet in Armut gerät, weil ihm sein Notgroschen gestohlen wurde und immer tiefer in einen Teufelskreis aus Not und schwindenden Möglichkeiten hineinrutscht, bis er gerade noch sein Überleben sichern kann, aber nicht mehr die Kraft hat, sich einen Job zu suchen. Wer wie dieser Mann im Nichtsinn lebt, ist die ganze Zeit mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert. In einer Gesellschaft, die individuelle Sinnstiftung und Authentizität hoch bewertet, existiert er nicht mehr als Subjekt, sondern nur noch von Tag zu Tag. Er versucht nicht aufzufallen. Wer aus finanziellen Gründen daran scheitert, authentisch zu leben, was am Ende nur heißt, richtig zu konsumieren, der hat nichts zu erwarten außer der Desintegration seines Selbst, der Auflösung seiner Identität. Für Menschen, die arbeiten, erfüllt der Beruf die Funktion einer höheren Ordnung, die Orientierung bietet und Sinn verleiht. Für Arbeitslose tritt an diese Stelle das Jobcenter. Wer arbeitslos ist, darf nicht einmal in den Urlaub fahren, ohne dort Bescheid zu sagen. Das Jobcenter übernimmt die Rolle eines Vorgesetzten, der das Geld zahlt, und eines Gottes, der darüber bestimmt, welchem Ruf der Arbeitslose als nächstes zu folgen hat. Er verliert das Mitspracherecht über die eigene Verfügbarkeit, denn wenn er sich dem Jobcenter widersetzt, riskiert er die Kürzung der Bezüge und damit Hunger oder löchrige Kleidung. Armut lässt die Zukunft nichtig werden. So drückt es Orwells Ich-Erzähler aus. Wenn für die Notwendigkeiten des Lebens nicht gesorgt ist, wenn man sich also permanent Sorgen darüber machen muss, ob man die neuen Schulbücher bezahlen kann, den nächsten Einkauf, die dringend benötigte Hose, dann denkt man nicht an übermorgen, nicht an die langfristige Verbesserung der eigenen Situation für sich selbst und alle anderen, weil die kleinen Probleme so akut sind.